Gemeinsam bist du nicht, denn du hast ja mich. Du bist du froh, dass du allein hier bist. Du bist du froh, dass niemand dir reinquatscht. Du kannst, du kannst niemanden leiden. Du kannst, du kannst niemanden leiden. Doch weißt du nicht, dass nur du alleine runter leidest. Niemand, der mit dir spricht und deine Hand jetzt hält. Niemand, der mit dir spricht und jetzt zu dir hält. Dort unten, wo eigentlich dein Herz sein sollte, da ist nur ein kalter Stein. Gefühle, die du mal hattest, sind verflogen. Schau doch nur ganz weit oben. Dort oben Luftballon und du bist drin. Kein Helium, keine Luft und auch kein Gas. Nein, du bist drin. Shake it, schüttel's raus. Hey, schüttel's raus. Hier hast du einen Faden, zieh's dran. Hier hast du eine Nadel. Und vergiss nicht die Nadel. Er ist jetzt bald bei dir. Hey. Einsam bist du nicht, denn du hast ja mich. Du bist du froh, dass du allein hier bist. Du bist du froh, dass niemand dir reinquatscht. Du kannst. Doch weißt du nicht, dass nur du alleine runter leidest. Niemand, der mit dir spricht und deine Hand jetzt hält. Niemand, der mit dir spricht und jetzt zu dir hält. Dort unten, wo eigentlich dein Herz sein sollte, da ist nur ein kalter Stein. Gefühle, die du mal hattest, sind verflogen. Schau doch nur ganz weit oben. Dort oben fliegt ein Luftballon und du bist drin. Kein Helium, keine Luft und auch kein Gas. Nein, du bist drin. Shake it, schüttel's raus.